1. Warum holst du dich so fern, Jahwe, und verbirgst dich ausgerechnet in Zeiten der Bedrängnis und Not? 2. In seinem Hochmut verfolgt der Gottlos die Armen, Mogen sie in den listigen Plänen gefangen werden, die sie sich selbst ausgedacht haben. 3. Der Gottlos rühmt sich seiner eigenen Gie, und wer nach Gewinstrebt, lastet und verachtet Debi Jahwe. 4. In seinem Stolz behauptet der Gottlos, dass Gott kein Rechenschaft fordert, sein gesamtes Denken ist von der Annahme geprägt, dass es keinen Gott gibt. 5. Trotz seines Verhaltens ist in all seinen Unternehmungen erfolgreich, waren den Urteil für ihn in unerreichbare Fern liegen und sein Feinde nur verrecklich verspottet. 6. Ist feste von Überzeugt, dass er niemals scheitern wird und dass in auch in ferner Zukunft kein Unglück treffen kann. 7. Sein Mund ist erfüllt von Flüchen, Betrug und Gewalt, waren sich unter seiner Sonjan Heil und Verderben verbergen. 8. Lauert in Hinterhalten nahe der Siedlungen, im Unschuldig heimlich zu ermorden, wo bei sein Organ standig nach Wellos und Opfern Ausschau halten. 9. Why ein Lo in seinem Versteck lauter im Verborgenen, im den Armen zu fangen, ergreift in und sieht in Gewaltsam in sein Netz. 10. Das Opfer wird niedergeschlagen und bricht zusammen, so dass die Unglücklichen unter der rohen Gewalt des Gottlosen fallen. 11. Redet sich ein, dass Gott die Taten verges sein hat oder sein Angesicht verbirgt, dies Unrecht niemals sehen zu müssen. 12. Erheb dich, Jahwe. Gott, greif mit deiner Macht ein und verges die leidenden Menschen nicht. 13. Warum darf der Gottlos Gott lasten und in seinem Hasen behaupten, dass du niemals Rechenschaft fordern wirst? 14. Du hast das Unrecht jedoch genau beobachtet, denn du actest auf Lieden Kummer, den Betroffenen beizustehen, besonders den Weisen bist du ein Helfer. 15. Zerbrich die Macht des Gottlosen und bestrafe sein Bosheit so lange, bis kein Unrecht mehr zu finden ist. 16. Jahwe ist König für immer und ewig, und die Volker, die in Erblennen, werden aus seinem Land verschwinden. 17. Du hast das Verlingen der Demütigen gehort, Jahwe, du starkst ihr Zuversicht und schenkst ihren Anliegen den Voll Aufmerksamkeit. 18. Du sorgst dafür, das Weisen und Unterdrückte gerechtigkeit erfahren, damit kein Mensch auf Erden mehr Angst und Schrecken verbreiten kann.